Ich hab einen dankbaren Job, flow schon ganz lange godlike. Mein astreiner Rap macht deinen Schwanz ab wie Posh Spice. Deiner macht nicht mal im Ansatz den Kopf frei. Um das hier nicht zu feiern, muss man krankhaft bekloppt sein. Und du hast mich beleidigt, mach es kurz, ich hab es eilig. Represent 1, 2, 3, meine Wurzeln sind mir heilig. Gib dir besser mal die Kugel, du bist peinlich. Sind wir ehrlich, spreche ich von meiner Zukunft, wirst du neidisch. Ich hab das meiste schon probiert, es fällt mir leicht zu dominieren. Mein Charakter ist am besten durch ein Mic zu komplettieren. Nimm dir Zeit zu kommentieren, alles weitere kommt von mir. Ist schon bitter, wie viel Kids da draußen Scheiße konsumieren. Es wird Zeit, ich bin bereit, hier mal das Ruder rumzureißen. Aufzuhören kommt nicht in Frage, wie mein Studium zu schmeißen. Ich bin hartnäckig drauf, meine Parts rapp ich auch. Wenn ich krank bin, ich fliege, fahr die Tragflächen aus. Es geht boom, Schakalaka, alles aus. Gib mir nur ein Mic und ich bade in Applaus. Immer noch derselbe, deshalb wage ich heraus. Ich mach das für mich und ich mach's für den Sound. Es geht boom, Schakalaka, alles aus. Gib mir nur ein Mic und ich bade in Applaus. Immer noch derselbe, deshalb rage ich heraus. Ich mach das für mich und ich mach's für den Sound. Rap ist für mich Doping, so dass Pussys drüber reden. Deshalb muss ich mir das geben, so wie russische Athleten. Du willst Beef, Digga? Ich kann dich akustisch nicht verstehen. Teste Grenzen für mich aus, um sie bewusst zu übertreten. Komm so übertrieben lässig rein, bin mühelos am Texte schreiben. Profilier mich ständig auf den Bühnen, will der Beste sein. Der Beat ist ein Brett, wie dein Liebling beim Sex. Guck, ich komm in ihre Fresse und der Liedstrich ist weg. Durch die Vielfliegermeilen komm ich nie wieder heim. Deine Bitch findet mich süß, so wie lieblichen Wein. Junge, nimm dir den Fickfinger, schieb ihn dir rein. Ey, kapierst du die Zeilen, du wirst nie wie ich sein. Denn ich flow wie Gott, rap elastic over the top. Mach den technisch besseren Rap, wie viel Lester wollt ihr denn noch? Zeige euch jetzt Reimstruktur, Deutschrap, Slidekultur. Ich bin wieder da, es fliegen Fäuste wie auf Kneipentouren. Boom, Schakalaka, alles aus. Gib mir nur ein Mic und ich bade in Applaus. Immer noch derselbe, deshalb trage ich heraus. Ich mach das für mich und ich mach's für den Sound. Es geht boom, Schakalaka, alles aus. Gib mir nur ein Mic und ich bade in Applaus. Immer noch derselbe, deshalb trage ich heraus, ich mach das für mich und ich mach's für den Sound. Alle sind jetzt Gangster mit ner stockfinsteren Gang, aber dann bei ihrer Mama noch am Rockzipfel hängen. Ich hab Style, bleib gechillt, auch wenn ständig was im Magen liegt. Und lache Menschen aus, die die Erkenntnis durch die Nase ziehen. Flow so erschreckend gut, ich punkte mit nem 16er. Dass Fans zusammenzucken wie ne Gruppe Epileptiker. Bei dir geht dein sogenannter Flow leider flöten. Und an deiner Stelle würde ich echt mein Ghostwriter töten. Es geht boom, Schakalaka, alles aus. Gib mir nur ein Mic und ich bade in Applaus. Immer noch derselbe, deshalb trage ich heraus. Ich mach das für mich und ich mach's für den Sound. Es geht boom, Schakalaka, alles aus. Gib mir nur ein Mic und ich bade in Applaus. Immer noch derselbe, deshalb trage ich heraus. Ich mach das für mich und ich mach's für den Sound.